Also, was ist passiert in dieser Welt, dass jetzt Mittelmaß als Vortrefflichkeit gilt? Wann haben wir unsere Ansprüche gesenkt? Es scheint, die Menschen sind beseelt von ihrer eigenen Unwissenheit. Wie tief ist die Menschheit gesunken? Ehrlich, wie tief sind wir gesunken? Wir alle leben in einem Umfeld, in dem die Menschen blind sind. Was ich nicht weiß, macht mich nicht heiß. Aus den Augen, aus dem Sinn. Und Unwissenheit ist die neue Normalität. Schlimmer noch, Unwissenheit. Unwissenheit ist die neue Vortrefflichkeit. Desto weniger wir wissen, umso mehr können wir scheinbar gewinnen. Gleichgültig zu sein gilt als klug.